Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 936 an Schiller, Weimar, 14. Januar 1804. Auf Ihre freundlichen Abendworte erwidere ich Folgendes. Ich wünsche recht herzlich, Sie bald zu sehen, ob ich mich gleich sehr in Acht nehmen muss. Eine Unterredung mit Herrn Geheimer Rat Vogt ist mir gestern gar nicht wohl bekommen. Ich fühle jetzt erst, dass ich schwach bin. An Ihrer Exposition habe ich mich recht gelabt und indessen davon gezehrt. Es ist recht gut, dass Sie den Widerspruch gegen die zudringliche Nachbarin durch eine solche gleichzeitige Tat äußern, sonst müsste der Zustand auch ganz unerträglich sein. Da ich jetzt krank und grämlich bin, so kommt es mir fast unmöglich vor, jemals wieder solche Diskurse zu führen. Man begeht doch eigentlich eine Sünde wider den Heiligen Geist, wenn man ihr auch nur im Mindesten nach dem Maule rät. Wäre sie bei Jean Paul in die Schule gegangen, so hielte sie sich nicht so lange in Weimar auf. Sie mag's auf ihre Gefahr nur noch 3 Wochen probieren. Ich bin die Zeit über immer beschäftigt gewesen, und da ich nichts leisten konnte, habe ich manches getan und gelernt. Nur muss ich mit den Gegenständen wechseln und Pausen dazwischen machen. Die angekommenen hackertischen Landschaften haben mir auch einen heiteren Morgen gemacht. Es sind ganz außerordentliche Werke, von denen man, wenn sich auch manches dabei erinnern lässt, doch sagen muss, dass sie kein anderer Lebender machen kann und wovon gewisse Teile niemals besser gemacht worden sind. Leben Sie recht wohl, und wenn Sie morgen nach Hofe fahren, so kommen Sie einen Augenblick vorher zu mir. Mein Wagen kann Sie abholen und so lange warten. Das Rütli wird mir große Freude machen. Ich verlange sehr, dass was einzeln so gut eingeführt ist, nun im Ganzen beisammen zu sehen. Geh!